oder? Super! Immer nur schön mit. Hey, hey! Mir wird ganz übel. Hey, hey! Immer nur schön mit. Hey, hey! Immer nur schön mit. Immer nur schön mit. Hey, hey! Mir wird ganz übel. Hey, hey! Immer nur schön mit. Hey, hey! Ja, man sagt ja in der DDR immer nur schön mit ganz übel. Ist korrekt, gehen wir auf. Alter! Tu mir den Gefallen. Warten. Das Schlagzeug muss jetzt krachen und die Klampfe muss mal richtig klingen. Was? Das geht doch so nicht. Ja, korrekt. Und der Sänger, der klingt überhaupt nicht. Kommt auf den Schlagersänger drauf an. VEB-Surf, Mann. Genau. Richtig trashiger VEB-Surf. Ja, ich. Das muss so klingen. Ich weiß nicht, also, ich hab da ein ganz komisches Gefühl dabei, also. Vielleicht solltest du eine wilde Lederjacke anziehen und schwer verzerrte E-Gitarre. Die Gitarre hat er doch schon. Und rauchen? Klar, rauchen. Soll ja auch gut für die Stimme sein. Egal. Ja, da weiß ich, wo es hingeht. Damit kann ich was anfangen. Aber wenn ich so nicht weiß, ist das ernst oder nicht? Das ist klar, da weiß ich nicht, da bin ich irgendwie ohne Beine, ja. Ich glaube, dass man als Schlagersänger doch über vielen Dingen steht, sowieso automatisch. Ja. Also auf der einen Seite stehen muss und auf der anderen Seite auch normal steht. Weil sonst könnte man überhaupt nicht sagen, ja, ich bin Schlagersänger und das ist auch völlig okay und macht auch Spaß. Insofern ist man eigentlich als Schlagersänger geradezu prädestiniert dafür, VEB-Surfpunk zu machen. Ja, ja. Weil mich nervt immer so dieses Ostalgie-Klasse finden. Moment. Hey, hey. Das hat nichts mit Ostalgie zu tun, was wir hier machen. Klar. Nee, klar. Nee, überhaupt nicht. Ich finde sich darüber zu unterhalten, ist echt super lächerlich. Hör doch auf jetzt zu weinen und jetzt muss er hier irgendwie. Das war doch voll innovativ. War doch gerade voll innovativ. Pass mal auf, also ich will jetzt hier nicht das irgendwie. Ist voll peinlich. Es muss ja hier auch weitergehen. Genau. Man kann ironische Verhältnisse dazu machen, man muss immer noch. Nur, ein also, wissen, so wie wenn du eine bestimmte okay. Zeitung liest, Bildzeitung, kannst du nur kabarettistisch lesen. Ja. Dann ist okay, wie bei Schmidt, ne? Nee, ich vergiss das. So, Frank Schöbel hier im Studio. Sag mal, kannst du auch was weniger autoreferenzielles singen? Also das hat jetzt nicht mal mit dem Lied zu tun, die Frage, ne? Doch, klar. Das ist ja relativ einfach. Ja. Also ich versuch's mal. Ja. Ich wohnte ja eigentlich bei Gottschalk, komischerweise. Nee, das war aber schon ein Hitler, oder? Nee, ich meinte eher was nicht von dir handelt. Halligalli, Twist und sowas. Ja, oder vielleicht sogar was Politisches. Mädchen vom Kasernentor, wirst du heute stehen und ich schlage dir dann vor, mit mir auszugehen. Super. Also die Armee so als Spiegel der Gesellschaft. Ja, klar. Mhm. Ist politisch, ja. War politisch. Doch. Doch. Na, vielleicht ruft der Blixer an und sagt, was er dazu sagt. Was ist mit der Melodie? Ja. Hast du mal Smoke on the Water gesungen? Ach, sowas singe ich nicht. Die Melodie würde auch gar nicht passen. Mädchen vom Kasernentor. Ja, super, doch mal. 1, 2, 3, 4. Mädchen vom Kasernentor. Mädchen vom Kasernentor. Mädchen vom Kasernentor. Mädchen vom Kasernentor. Großartig, ja, natürlich. Mädchen vom Kasernentor. Echt, schon zu Ende die Musik? Oh, das ist ein ganz gefährliches Lied, muss man dazu sagen. Aber die spielst ja gefährliche Lieder. Was ja, logisch. Ist gut, ja. No. Das war schon mal wie große Kunst und das war auch politisch wichtig und das war so eine Zäsur. Ein bisschen übertreibst du, finde ich. Ja, was eine Bockwurst kann man kein Spiegelei machen. Schön, dass du hier warst. Ja, hat Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Ich hoffe, hat also auch Zuhörer in Nuss gebracht. Was machen wir jetzt? Wir verabschieden uns. Tschüss. Das war Frank Schöbel. Das war eigentlich alles. Tschüss.